Radio Bremen bringt das Hörspiel Der Bahnwärter von Charles Tazewell nach einer Erzählung von Charles Dickens. Ins Deutsche übertragen von Martin Wein. Die Personen der Handlung: Darkin, ein Journalist, Gerd Westphal. Wiggins, ein Bahnarbeiter, Bernd Wiegmann. Braxton, ein Bahnwärter, Hannes Stein. Wilson, ein Eisenbahnbeamter, Gilles van Rappard. Grayson, ein Lokführer, Wolfgang Engels. Regie: Heinz-Günther Stamm. Mit dem Kerl los? Ist der Stock taub? Haben Sie den Bahnwärter unten in der Schlucht gerufen? Ja, aber der steht wie versteinert da und starrt zu mir herauf, als ob ich ein Gespenst wäre. Na, vielleicht ist ihm wirklich wie unter Gespenstern zumute. Ich würde den Posten nicht mit ihm tauschen, nicht um einen Marmeladeneimer voll Geld. Sie sind auch von der Eisenbahn? Ja, ich bin auch dabei. Wiggins ist mein Name. Ich gehe die Strecke ab. Viel zu tun? Oh, es reicht mir. Am einen Abend laufe ich die nächsten paar Blockstellen nach Osten hin ab, am anderen Abend dasselbe bei denen nach Westen hin. Ja, ich muss jetzt gerade zur Arbeit. Wenn Sie wollen, kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen den kürzesten Weg in die Schlucht. Da können Sie dann auch den Bahnwärter sprechen. Oh, sehr nett von Ihnen. Danke. Oh, schon gut. Macht mir ja nichts aus. Diesen Weg entlang. Da sind ein paar Stufen aus dem Fels gehauen. Passen Sie auf, dass Sie nicht ausrutschen. Ja, ich passe schon auf. Gehen Sie nur voraus. Ich komme schon nach. Tja, also, ich wette, Sie wollen darüber eine Geschichte in der Zeitung schreiben, wie? Wer hat Ihnen denn erzählt, dass ich Journalist bin? Niemand. Aber wer außer einem Zeitungsschreiber würde so närrisch sein und seinen Hals riskieren, nur um in diese elende Schlucht hinabzuklettern? Hier kommt eine tiefe Stufe. Ja. Halten Sie sich an diesem Zweig fest. So. Sie scheinen ja den Weg sehr gut zu kennen. Oh, warum sollte ich nicht? Ich habe ja schließlich mitgeholfen, als er angelegt wurde. Vor 10 Jahren etwa. Achtung! Der Stein ist lose. Schaukelt ein bisschen. Ja, vor 10 Jahren. Ich und Perkins, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, wir überlegten uns, dass uns ein Pfad hier viel Umwege erspart. Tja, und da haben wir ihn uns gebaut. Eine ganz vertragte Kletterei. Ja, stimmt. Aber dafür ist es der kürzeste Weg in die Schlucht. Wenn man diesen Pfad nicht benutzt, muss man fast 2 Kilometer auf der Straße in den nächsten Ort tippeln und von dort wieder 2 Kilometer zurück, die Schienen entlang, bis man hier unten in die Schlucht kommt. Und in der entgegengesetzten Richtung? Nach Westen? Ja. Oh, da können Sie überhaupt nicht entlang gehen. In Richtung Westen laufen die Schienen direkt durch den langen Tunnel. Dort unten, sehen Sie? Sie müssten auch durch. Na, das möchte ich keinem Fremden raten. Halten Sie sich fest! Da kommt der Schnellzug! Der macht schönen Dreck und Wind! Machen Sie die Augen zu! Das war ja fast wie... Fast wie beim Vulkanausbruch, oder? Muss ich der Bahnwärter diesen Höllenlärm Tag für Tag anhören? Etwa 8-mal täglich. Na, kein Wunder, dass er vorher nicht geantwortet hat. Nach ein paar Jahren muss man ja auf diesem Posten taub wie ein Stein sein. Keineswegs. Sein Gehör ist in Ordnung. Er muss sogar von Zeit zu Zeit eine Prüfung ablegen, ob er für die Stelle noch tauglich ist. Nun passen Sie von jetzt an gut auf den Weg auf. Ja. Er ist schlüpfrig. Ja, von dem Wasser, das zwischen den Felsen hervortröpfelt. Und sehr hell ist es auch gerade nicht. Es wird Nacht. Und überhaupt, ganz unten in der Schlucht ist es fast immer dunkel, wegen der steilen und hohen Wände. Im Sommer, wenn die Sonne direkt darüber steht, kommt mittags für ein paar Stunden etwas Licht hinunter. Aber sonst muss man schon eine Lampe haben. Langsam. Vorsicht! Eine Pfütze. So. Da sind wir. Puh. Wie in einer Höhle. Oder einer Grube. Tja, ich verlasse Sie jetzt. Gehen Sie jetzt ruhig die Schienen entlang, bis Sie zum Bahnwärterhaus kommen. Sie brauchen keine Angst haben, dass Sie ein Zug überfährt. In der nächsten Zeit kommt keiner durch. Dankeschön, Mr. Wiggins ist mein Name, Wiggins. Falls Sie ihn in Ihrem Artikel erwähnen wollen. Werden mich daran erinnern, Mr. Wiggins. Wie heißt eigentlich der Bahnwärter? Braxton. Was für ein Mensch ist der? Tja, niemand an der Strecke versteht seine Arbeit besser als er. Hat er etwas gegen Besuche? Glaube ich kaum. Wenn ich bei ihm vorbeikomme, macht er immer ganz gerne ein Schwätzchen. Er spricht ziemlich gelehrt, als ob er in die höhere Schule gegangen wäre oder eine Menge dicker Bücher gelesen hätte. Ist er alt oder jung? Schwer zu sagen. So in den besten Jahren wird der Braxton wohl sein. Sein Haar fängt an, an den Spitzen grau zu werden. Aber Falten hat er noch keine. Was meinten Sie denn eigentlich vorhin? Sagten Sie nicht so etwas, dass er sich wie unter Gespenstern vorkäme? Ach, das war so eine Rederei von mir. Er sieht ja immer so blass aus, wie der leibhaftige Tod, der Braxton. Aber das kommt davon, dass er hier unten in der muffigen Schlucht und ohne Sonnenlicht lebt. Naja, es ginge jedem so, wenn er immer hier unten leben müsste. Dann wird jedes Gesicht so weiß wie Wachs. Tja, so ist das nun mal. Sicherlich. So, also, dann alles Gute, Mr. Darkin. Ah. Moment mal. Hier, bitte. Nehmen Sie. Oh, aber wofür denn? Trinken Sie ein paar Glas Bier, wenn Sie zurückkommen. Oh, vielen Dank. Ich werde auf Ihr Wohl trinken, Mr. Darkin. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Freundlichkeit, Wiggins. Keine Ursache. Ist schon in Ordnung. Guten Abend. Guten Abend. Und ich hatte kein Pyjama. Dieser verdammte Dunst, der aus dem Tunnel kommt. Und ich hatte kein Pyjama. Hallo, Braxton. Wie geht's? Mein Name ist Darkin. Ich bin Journalist. Ja? Ich schreibe Zeitungsartikel über allerlei seltsame Sachen. Sie meinen, ich sei seltsam? Wie? Nein, nein, das habe ich nicht gemeint. Aber Ihre Arbeit, das ist doch was anderes. Darüber wissen die wenigsten Leute etwas. Ich glaube, es wäre schon recht interessant, etwas darüber zu lesen. Vielleicht. Wollen Sie mir ein paar Fragen beantworten? Warum nicht? Sagen Sie mal, warum starren Sie mich eigentlich dauernd so an? Ich starre Sie an. Na ja, Sie sehen mich an, als ob Sie vor mir Furcht hätten. Ich weiß nicht, ob ich Sie nicht schon einmal irgendwo gesehen habe. Wo sollte das gewesen sein? Dort. Bei dem roten Warnungslicht an der Tunneleinfahrt. Hä? Dort? Was soll ich denn da gemacht haben? Oh, es gibt eine Menge von Dingen, die man an einem roten Signallicht tun kann. Also ich war niemals dort, das kann ich schwören. Ich bin überhaupt zum ersten Mal hier unten. Und wäre es jetzt noch nicht, wenn Ihr Kollege Wiggins mir nicht den Weg gezeigt hätte? Glauben Sie mir etwa nicht? Ja. Ja, ich glaube Ihnen. Aber Sie waren es doch, der eben rief: Hallo, Sie dort unten. Was verstehen Sie unter eben? Genau das, was das Wort sagt, eben. Also schön. Ich glaube, irgend sowas habe ich auch gebrüllt. Nicht irgend sowas. Sie haben jene Worte und nichts anderes gerufen. Ich kenne es ganz genau, dieses Hallo, Sie dort unten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber wenn Sie es sagen, wird es schon so sein, dass ich jene Worte rief. Warum? Warum? Ja, warum gebrauchten Sie jene Worte? Das ist doch... Ich sah Sie halt unter mir und ich wollte Sie sprechen. Deshalb rief ich, Hallo, Sie dort unten. Aus keinem anderen Grunde. Ach, Menschenskind, hören Sie doch endlich damit auf. Welchen anderen Grund sollte ich denn gehabt haben? Sie hatten auch nicht das Gefühl, dass Ihnen die Worte auf übernatürliche Art eingegeben worden waren. Nein, natürlich nicht. Ja. Ja, es wird wohl so sein. Aber Sie dürfen jene Worte nie mehr aussprechen. Ich bitte Sie darum. Beruhigen Sie sich, Braxton. Welchen Grund sollte ich denn jetzt noch dafür haben? Nicht? Ich danke Ihnen. Vermutlich denken Sie, dass in meinem Oberstübchen etwas nicht ganz richtig ist. Nein, nein, nein, nein. Keinesfalls. Aber vielleicht ist das wirklich der Fall. Wäre es ein Wunder, nach all den vielen Jahren, die ich hier auf diesem trostlosen Posten verbracht habe, und immer allein. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Auch an diesen Posten, nicht? Ja, sich dran gewöhnen. Mich umgibt diese Schlucht bereits wie eine Gefängniszelle. Als ob ich für immer und ewig darin eingesperrt wäre. Ja. Und wenn ich dann nach oben oder in die Stadt komme, fühle ich mich nicht mehr wohl. Außerhalb dieser steinernen Wände bin ich unsicher. Ich wittere dann von allen Seiten Gefahren und ich atme erst auf, wenn ich wieder hier heruntersteige in diese Höhle. Ich verstehe Sie. Man sagt, dass Häftlinge, die mehrere Jahre zwischen Gefängnismauern lebten, ihrer Entlassung in die Freiheit mit panischer Angst entgegensehen. Ja, so ist es wohl. Mein Gefängnis ist nicht schön. Und dennoch fühle ich mich zu diesen feuchten, unebenen Steinwänden hingezogen. Ich liebe das trübe Zwielicht. Meine Augen haben sich so daran gewöhnt, dass ich im Sonnenschein blind bin, wie ein Maulwurf. Aber dieser ewige Dunst und der kalte Wind, der aus dem Tunnel kommt... Und das Rattern und Schnauben und Kreischen der vorbeifahrenden Züge. Noch, ich beachte das nicht mehr. Haben Sie jemals etwas vom heiligen Georg und dem Drachen gehört? Ja, natürlich. Manchmal stelle ich mir vor, ich bin der heilige Georg. Die Tunnelöffnung, da ist der Eingang zu der Höhle des Drachen. Ja. Jeden Morgen gegen 8 kriecht er hervor. Ich kann dann seine glühenden weißen Augen in der Dunkelheit sehen, immer größer und größer werdend, wenn er herankriegt. Versuchen Sie auch, Ihren Drachen aufzuhalten, wie der heilige Georg? Aber nein. Obwohl ich es könnte. Ich brauchte ihm ja nur mit einem roten Licht entgegenzutreten. Er fürchtet sich vor dem roten Licht. Er fürchtet sich schrecklich davor. Wenn er eine rote Laterne sieht, bleibt er wie tot auf seinem Wege liegen. Und der Erdboden wird von seinen Zuckungen erschüttert. Was frisst hier Drache, Braxton? Ich weiß nicht. Seine Nahrung holt er sich irgendwo drunten in der Ebene, nicht hier in der Schlucht. Er kriecht hervor, speit Feuer und Rauch aus seinen Nüstern und wälzt sich mit seinen metallischen Krallen auf seinem Weg vorwärts. Dann vergehen 2 Stunden. Gegen 10 zieht er sich wieder schnaubend in seine Höhle zurück. Derselbe Drache? Ja, genau derselbe. Nach dem Fahrplan kommt zwar Nummer 48 hervor und Nummer 32 kehrt zurück, aber ich kenne ja seine Stimme. Es ist genau derselbe Drache. Jeden Tag macht er 4-mal den Weg. Erst vor kurzem kroch er in seine Höhle. Ja, ja. Ich sah und hörte ihn, als ich zu ihnen herunterstieg. In ein paar Augenblicken wird er wieder hervorkommen. Legen Sie Ihre Hand mal hier auf die Schiene. Fühlen Sie die Erschütterung. Jetzt. Hören Sie? Hören Sie ihn? Eines Tages wird er mit seinem Gewicht durch die Erdrinde brechen und die ganze Menschheit wird dann in dieses Loch mitgerissen werden. Sein Atem ist so heiß, dass er das Gras an seinem Wege versenkt. Wenn er schreit, flüchten alle bösen Geister in die Unterwelt und halten sich die Ohren zu. Da! Der Ton seiner metallischen Zunge! Der Drache kommt aus seiner Höhle hervor! Braxton! Braxton! Weg von der Schiene! Um alles in der Welt! Mann, Sie müssen von hier fort sich ausruhen irgendwo. Ihre Nerven sind bis zum Äußersten angespannt. Sie stehen ja vor einem Nervenzusammenbruch. Sie müssen sich ausruhen. Ich kann nicht fort. Es würde für irgendjemanden den Tod bedeuten und ich wäre nicht hier, um ihn zu verhindern. Aber, Braxton, Ihr Pflichtbewusstsein schön und gut und gewiss haben Sie hier auch eine große Verantwortung zu tragen. Aber sehen Sie mal, der Mann, der Sie vertreten würde, wäre doch sicherlich ebenso gut ausgebildet wie Sie. Ausgebildet? Ja. Aber würde er das Gespenst sehen können? Das Gespenst, das vor einer Gefahr warnt? Würden seine Augen Dunkelheit und Rauch durchdringen können, um die Warnungen des grauen Geistes aufzunehmen? Des Gespenstes, das im Tunnel lebt? Was reden Sie denn da? Braxton, Sie zittern wie Espenlaub. Sie sind durchgefroren. Ich auch. Los, kommen Sie in Ihr Haus, damit wir aus diesem widerlichen Wind rauskommen. Ja. Kommen Sie. Da lang. So. Hier ist es gemütlicher. Oh, Sie haben sich's nett eingerichtet, Braxton. Ja. Ich schüre den Ofen noch etwas ein. Sieht aus, als ob Sie viel lesen. Ernste Sachen. Wirtschaftswissenschaft. Geschichte. Es vertreibt die Zeit. Eine französische Grammatik und ein Wörterbuch. Sprechen Sie Französisch? Auf meine Art, ja. Vielleicht würde mich einer, der Französisch spricht oder gar Franzose ist, nicht verstehen, wenn ich in seiner Sprache rede. Ich betone halt die Worte nach eigenem Gutdünken. Ach, das ist interessant. Haben Sie die höhere Schule besucht? Nein. Das Wenige, was ich weiß, habe ich mir selber beigebracht. Wirklich? Da, der Telegraph. Für Sie? Nein, für den Kollegen am anderen Ende des Tunnels. Aber nehmen Sie doch einen Stuhl. Sitzen ist bequemer als stehen. Ja, danke. Welche Aufgaben haben Sie hier auf Ihrem Posten, Braxton? Oh, sehr einfach. Ich habe zwei Signale zu bedienen, muss Ihre Beleuchtung in Ordnung halten und ab und zu habe ich weiter unten eine Weiche zu stellen. Oh, keine ausgesprochen schwere Arbeit. Nein. Gewissenhaftigkeit und Aufmerksamkeit, ist das alles, was man von Ihnen verlangt? Ja, ich habe eigentlich viel Freizeit. Und wie verbringen Sie die? Lesend, lernend und denkend. Manchen würde dieses ruhige Leben nicht gefallen, aber mir macht's nichts mehr aus, nachdem ich mich damit abgefunden habe. Zuerst machte ich, im ersten Jahr, in dem ich hier war, kletterte ich aus der Schlucht hinaus und setzte mich oben in die Sonne, wenn ich frei hatte. Aber das habe ich aufgegeben. Warum? Ach, ich war immer unruhig dort oben. Ob nicht gerade eine wichtige Meldung über den Telegrafen gegeben würde oder ob die Klingel geläutet hätte, hier die Glocke, die mich auf den Posten ruft. Ich hörte angestrengt hinab und war mit meinen Gedanken immer hier unten. Es wurde nie viel aus einer Erholung da oben, verstehen Sie? Und da habe ich es dann ganz und gar aufgegeben. Ja. Ich begreife. Vorhin, kurz bevor wir hier reinkamen, sprachen Sie von einer übernatürlichen Erscheinung, Braxton. Von einem Gespenst. Ja, Mister. Ich habe es mehrere Male gesehen und gehört habe ich es auch. Es hat zu Ihnen gesprochen? Ja, Wann? Das erste Mal war das ungefähr vor einem Jahr. Ja, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar heute Abend vor genau einem Jahr. Was sagte es? Ich saß damals hier und las. Plötzlich hörte ich eine Stimme, die rief, Hallo, Sie dort unten. Woher kam die Stimme? Ich war mir nicht sicher. Und was machten Sie dann? Ich fuhr empor, schaute zur Tür hinaus. Und sah niemand? Ich wünschte, es wäre so gewesen, oder ich wünschte, ich hätte jemanden wie Sie gesehen. Jemanden von Fleisch und Blut, der oben an der Schlucht steht, wie Sie vorhin. Vielleicht dachten Sie, als Sie sich mir hier unten vorstellten, dass ich entsetzlich unhöflich sei. Ja, ich hatte nichts gegen Sie. Wirklich nicht. Aber ich war vollkommen durcheinander, weil Sie von oben genau dieselben Worte wie das Gespenst gerufen haben. Hallo, Sie dort unten. Und was sahen Sie in jener Nacht vor einem Jahr? Irgendjemand stand neben dem roten Signallicht, das vor den Gefahren des Tunnels warnt. Eine Weile stand er ganz still. Dann rief er wieder, Hallo, Sie dort unten, aufpassen. Er schien schon ganz heiser von seinem Geschrei zu sein. Ja und? Ich griff mir meine Laterne und rannte hinaus zum Warnlicht. Ich rief, was ist los, was ist los und wo? Gab er Antwort? Nein. Er stand schweigend neben dem roten Licht, außerhalb des dunklen Tunnels. Ich rannte auf das Wesen zu, aber als ich meine Hand ausstreckte, um es am Ärmel zu berühren, da verschwand es. Irgendjemand hat sich mit Ihnen einen dummen Scherz erlaubt und dann lief er in den Tunnel. Nein. Nein, nein. Denn ich rannte ja auch in den Tunnel hinein. 500 Meter oder noch mehr. Dann blieb ich stehen und hielt meine Lampe empor. Ich sah nichts. Nichts außer der Entfernungsangabe an der Tunnelwand. Und außer den großen Tropfen, die im Gewölbe still herabrieselten. Mir wurde unheimlich. Ich rannte wieder heraus. Ich rannte rascher als zuvor. Aber... Unsinn, Braxton. Heutzutage. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe auch nicht geglaubt, dass es so etwas gibt. Damals. Ich kam hierher zurück und telegrafierte nach beiden Richtungen der Strecke. Erhielt eine Warnung, ist irgendetwas geschehen? Die Antwort kam sofort von beiden Seiten. Alles in Ordnung. Na, das überzeugte Sie doch wohl, dass das Ganze ein alberner Schabernack war. Oder pure Einbildung. Oh, ich kann mir leicht erklären, wie es dazu kam. Der Wind da draußen, in der Schlucht, der spielt auf den Telegraphendrähten wie ein Mensch auf einer misstönenden Harfe. Das kann sich dann wie ein menschlicher oder übernatürlicher Verzweiflungsschrei anhören, falls man nicht ganz genau hinhört. Und was die Schatten anbetrifft... Verzeihen Sie, Mister, wenn ich unterbreche, aber ich habe die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Damals... Noch in der gleichen Nacht, 6 Stunden später, ereignete sich eines der schrecklichsten Eisenbahnunglücke in dieser Gegend. 10 Stunden lang trug man Tote und Sterbende aus dem Tunnel heraus. Man trug sie an der Stelle vorbei, wo der Geist gestanden hatte. Ah ja, ich erinnere mich an das Unglück. Ein schreckliches Ereignis. Doch die Erscheinung, die Sie zuvor hatten, Ihr Gespenst, hat damit bestimmt nichts zu tun. Ein komischer Zufall. Ein Zufall? Ja, einer, der auf jeden Menschen, nicht nur auf Sie, einen tiefen Eindruck machen würde. Aber derartige Zufälle ereignen sich dauernd. Stimmt. Aber ein und derselbe Zufall ereignet sich selten 2-mal, kaum 3-mal. Und nach meiner Meinung niemals 4, 5, 6 und 7 Mal. Ja, wollen Sie sagen, dass dieselbe Geschichte nochmals geschah? Nochmals und wieder und immer wieder. Also, wie ich schon sagte, das erste Mal erschien der Geist vor der Katastrophe, heute vor einem Jahr. 6 oder 7 Monate vergingen und dann eines Morgens, gerade beim Tagesanbruch, sah ich das Gespenst zum zweiten Mal. Wo? An genau derselben Stelle. Am Warnungslicht neben der Tunneleinfahrt. Schrie es wieder? Nein. Es schwieg diesmal. Es lehnte sich gegen den Signalmast, hielt beide Hände vor sein Gesicht, so. Liefen Sie auf die Erscheinung zu? Nein, nein. Ich ging ins Haus und setzte mich nieder. Teils um meine Gedanken zu sammeln und teils, weil ich mich nach diesem Anblick schwach fühlte. Als ich mich erholt hatte und wieder zur Tür hinaustrat, da wurde der schmale Himmelsstreifen, den ich sehen kann, hell. Und der Geist war verschwunden. Und was geschah danach? Ein neues Unglück? Ja. Am gleichen Tage bemerkte ich damals bei einem Schnellzug, der gerade den Tunnel verließ, wie weiße Kleidungsstücke unten zwischen zwei Wagen flatterten. Ich sah es noch rechtzeitig, um den Lokführer mit meiner Flagge ein Zeichen geben zu können. Er bremste. Aber der Zug kam erst 100 Meter weiter unten in der Schlucht zum Halten. Sie rannten ihm nach? Ja. Als ich mich dem Zug näherte, hörte ich markerschütternde Schreie. Was war? Eine junge Dame war aus dem Zug gefallen. Als sie im Tunnel von einem Wagen in den nächsten gehen wollte, war sie auf der Verbindungsplattform unglücklich gestolpert. Der Tod war sofort eingetreten. Geschrien haben ihre Reisebegleiter. Ein zweiter Zufall. Ja. Es ereigneten sich noch andere derartige Zufälle. Ich könnte Ihnen ein halbes Dutzend aufzählen. Doch was mir nicht aus dem Kopf geht, ist die vergangene Woche. Das Gespenst erschien jede Nacht, aber nichts geschah bisher. Jede Nacht? Ja, jede Nacht. Heute Abend, als Sie herunterriefen, dachte ich, es sei wieder da. Und es erschien immer an derselben Stelle? Mhm. Am Warnungssignal vor dem Tunnel. Ja, was tat es dort? Tja. In den 7 letzten Nächten stand das Gespenst dort und bedeckte mit dem linken Arm sein Gesicht, als ob es seinen Augen einen grauenvollen Anblick ersparen wollte. Mit dem rechten Arm gestikulierte es in der Luft umher, als ob es sagen wollte, um Himmels Willen, mach doch den Schienenweg frei. Aber es sprach nicht. Ja, wenn das doch nur der Fall wäre. Aber nein, minutenlang schrie es zu mir herüber, hallo, Sie dort unten, aufpassen, aufpassen. Aufpassen, auf was denn? Ja, wenn ich's nur wüsste, wenn ich nur herausfinden könnte, wovor es mich warnen will. Was für eine Gefahr will es mir anzeigen? Wo liegt die Gefahr? Was kann ich denn dagegen tun? Nichts, Braxton. Gar nichts. Außer vielleicht warten, ob sich Ihr Kumpan aus dem Jenseits zu näheren Erläuterungen bequemt. Aber verstehen Sie denn nicht? Irgendwo auf der Strecke lauert eine Gefahr, irgendetwas Furchtbares wird geschehen. Na, warum tun Sie dann nicht, was Sie beim ersten Mal taten? Nach beiden Richtungen telegrafieren. Ach was. Die würden glauben, ich sei verrückt geworden, weil ich keinen vernünftigen Grund für meine Warnung angeben könnte. Sie würden mich entlassen. Was sollten Sie denn auch anders mit mir tun? Vielleicht bin ich auch verrückt. Nein, Unsinn, Braxton. Nein. Sie sind etwas krank, weil Sie schon so lange hier unten leben. Und die Anstrengungen Ihres Dienstes haben Ihre Nerven zerrüttet. Aber sonst ist nichts. Unsinn. Ich wäre froh, wenn es nur das wäre. Sie müssen mir es glauben, Braxton. Ich sage Ihnen was. Ich werde mich nach einem Nervenarzt umsehen, ja? Und Sie müssen ihn dann aufsuchen. Klar? Würde dieser Arzt das Läuten der Klingel eben erklären können? Welcher Klingel? Dieser Klingel da, der über meinem Schreibpult, mit der mich die anderen Bahnwärter auf den Posten rufen. Heute Abend? Ja. Während der letzten Minuten etwa? Während der letzten Minuten. Aber sie hat doch gar nicht geläutet. Braxton! Wollen Sie vielleicht behaupten, sie hätte es nicht gehört? Ja. Aber jetzt. Jetzt. Jetzt läutet sie wieder. Oh, das bilden Sie sich ein. Die Klingel läutet nicht. Natürlich hat sie auch bisher immer nur dann geläutet, wenn sie von einem ihrer Kollegen über den Draht eingeschaltet wurde. Hören Sie. Aber ich sage Ihnen doch, die Klingel... Ach, was nicht die Klingel. Draußen. Das Gespenst ruft mich. Hey, ich höre nichts. Nein. Es steht draußen. Da am roten Signallicht. Es ruft wieder. Hallo. Sie dort unten. Aufpassen. Aufpassen. Braxton! Da ist doch überhaupt nichts. Als es das erste Mal erschien, warum sagte es mir nicht, wo das Unglück geschehen würde, wenn es geschehen musste? Warum sagte es nicht, wie das Schreckliche verhindert werden sollte, wenn es verhindert werden konnte? Braxton! Und das zweite Mal, als es sein Gesicht hinter seinen Händen verbarg. Hören Sie auf, Braxton! Wenn es das alles nur tat, um zu beweisen, dass seine Warnungen ernst genommen werden müssen, damit ich ihm das dritte Mal glauben sollte, um das vierte und das fünfte Mal. Warum warnt es mich denn jetzt nicht klarer? Mein Gott, warum erscheint es nicht jemanden, der es verstehen kann und der dann etwas unternehmen kann? Braxton! Ich glaube ihm ja, aber was kann ich denn tun? Was kann ich denn tun? Also hören Sie mal her, Braxton, hören Sie doch mal her. Falls Ihnen Ihre Gesundheit lieb ist, wenn Sie so weiter treiben, landen Sie im Irrenhaus. Braxton, Sie müssen sich die ganze Angelegenheit aus dem Kopf schlagen. Ja, aber wie kann ich das tun? Indem Sie sich fest vor Augen halten, dass Sie ein kluger, fleißiger und gewissenhafter Mensch sind. Sie haben sich durch eine Kette von Ereignissen außer Fassung bringen lassen. Jetzt müssen Sie sich zusammennehmen, Braxton. Menschenskind. Sie müssen mal von hier fort. Um ihretwillen, um ihrer Arbeit willen. Und um der Sicherheit jener Leute willen, deren Leben von einer ruhigen, gewissenhaften Ausführung ihrer Arbeit abhängt. Ich weiß. Glauben Sie denn, ich hätte mir das nicht schon x-mal selbst gesagt, immer und immer wieder? Ja, aber Sie müssen etwas unternehmen. Kommen Sie, Braxton. Gehen wir doch mal zum Warnungssignal hinaus und schauen mal nach, was wir sehen können. Bestimmt gibt es eine ganz logische Erklärung für das Erscheinen Ihres Gespenstes. Irgendein Zusammenspiel von Licht und Schatten, das Ihre Augen täuscht. Los, kommen Sie, Braxton. Ich will Ihrem Geist das Lebenslicht ausblasen. Wenn Sie es nur fertig brächten. Da! Die Stimme, die Sie immer hörten. Ich wette, sie ist nichts anderes als der Wind. Wenn man dieses Geräusch in den Telegraphendrähten hört, könnte man wirklich meinen, da schreit und singt ein ganzer Geisterchor. Und dort ist das Warnungslicht. Rubinrot und hell aus der Dunkelheit hervorstechend. Ja, ich putzte und versorgte es, kurz bevor Sie herkamen. Na? Sehen Sie irgendwas von Ihrem Gespenst? Nein. Nein, es ist nicht da. Na also, ohne Ihre eigene Fantasterei existiert es auch gar nicht. Ich glaube nicht an übernatürliche Dinge, weil es sie nicht gibt. Und deshalb können Sie mir nicht erscheinen. Auf dieser Stelle sah ich es stehen. Hier? Nein, nicht auf den Schienen. An der Seite. Dort oben, etwas höher. Aber das ist doch unmöglich, Braxton. Dort können Sie überhaupt nichts unterscheiden. Doch, ich sah es. Ach, Unsinn. Dort ist es zu dunkel. In dieser Richtung fällt ja gar kein Licht vom Warnungssignal. Aber ich sah dort das Gespenst ganz deutlich. Dort steht es immer. Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Es war doch erst in der vorigen Nacht da, wie ich Ihnen schon sagte. Es hielt seinen linken Arm vor sein Gesicht. Und mit dem rechten Arm winkte es hin und her. Hin und her. Und rief, hallo, sieh dort unten, aufpassen, aufpassen. Und Sie, wo standen Sie? Auf den Schienen, direkt vor meinem Häuschen. Gut. Braxton, ich will Ihnen beweisen, dass Sie gar nichts gesehen haben können. Ich stelle mich an die Stelle hin, wo nach Ihrer Meinung ein Gespenst gestanden haben soll. Und Sie gehen die Schienen entlang zurück. Ja. Bleiben Sie dort stehen, wo Sie gestern Nacht auf dem Gleis standen. Und dann drehen Sie sich um. Und Sie werden sich vergebens die Augen ausstarren, ohne dass Sie mich von dort noch sehen können. Gut. Ich werde Ihnen beibringen, dass man über Gespenster nur lachen kann, Braxton. Hier ist die Stelle. Na? Können Sie mich von dort aus sehen? Nein. Beweist Ihnen das genug? Richtig sehen konnten Sie hier nichts. Alles eingebildet, Braxton. Ja, wird wohl so sein. Ja. War nie ein Gespenst hier, Braxton. Hat Ihnen nie zugewinkt. Hat nie seinen Arm vors Gesicht gehalten. Hätten Sie ja alles gar nicht sehen können. Nein! Braxton! Der Zug! Aufpassen! Hallo! Sie da unten! Aufpassen! Aufpassen! Nicht verstehen, wie das Unglück geschehen konnte. Ich auch nicht. Ich bekam ihn 200 Meter weiter unten in den Lichtkegel und gab Warnsignale. Er hatte genügend Zeit, von den Schienen herunterzugehen. Machte er denn überhaupt keine Bewegung? Nein. Braxton stand wie versteinert da und starrte anscheinend auf das Rotlicht an der Tunneleinfahrt. Ich glaube kaum, dass er überhaupt mein Signal hörte. Ich bremste sofort und versuchte, den Zug anzuhalten. Sie wissen, auf so eine kurze Entfernung und bei den feuchten Schienen in der Schlucht... Ich weiß, es liegt nicht an Ihnen, Grayson. Nein, ich konnte nichts mehr machen. Ich danke Gott, dass ich es nicht auf meinem Gewissen habe. Aber trotzdem bin ich fassungslos. Sie sind nicht der Einzige. Diesen Journalisten, ich glaube, Darkin heißt er, musste man ins Krankenhaus zur Beobachtung einliefern. Ja, man musste ihn dort sogar ins Bett festschnallen. Ja, ich kann seinen Schock verstehen. Die Scheinwerfer meiner Maschine erfassten ihn gerade, nachdem ich Signal gegeben hatte. Er stand am Rotlicht und winkte mit seinen Armen dem guten Braxton zu. Ja, sah ihn denn Braxton nicht? Ja, muss wohl. Das ist es ja, was mir zu denken gibt. Er wandte meinem Zug den Rücken zu und starrte gerade in Richtung dieses Zeitungsschreibers. Seltsam. Ja. Als die Maschine den armen Braxton erfasste, warf der Journalist den linken Arm vors Gesicht, als ob er seinen Augen den grauenvollen Anblick ersparen wollte. Und mit dem anderen Arm winkte er wie wahnsinnig. Hin und her. Hin und her. Ein schrecklicher Unfall. Ja. Einer, den ich lange nicht vergessen werde. Der Zug fuhr noch ein paar hundert Meter in den Tunnel hinein, bevor ich ihn zum Halten bringen konnte. Als wir an dem Journalisten vorüberfuhren, konnte ich sein Gesicht sehen. Es wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Es war weiß wie der Tod. Es sah aus wie ein Gespenst. Ja. Und er rief immer zu: Hallo, Sie dort unten. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen. Radio Bremen brachte das Hörspiel Der Bahnwärter von Charles Tazewell nach einer Erzählung von Charles Dickens. Ins Deutsche übertragen von Martin Wein. Die Personen der Handlung: Darkin, Gerd Westphal. Wiggins, Bernd Wiegmann. Braxton, Hannes Stein. Wilson, Hillis van Rappard. Grayson, Wolfgang Engels. Ton und Technik: Lotte Koch und Rolf Mittag. Regie: Heinz-Günther Stamm.